Kapitel 6 Ankunft in Polen. Nach Beginn der Mordkampagne gegen das russische Judentum vertraute Himmler im Laufe des Sommers 1941 dem Lubliner SS- und Polizeiführer Odilo Globocznik an, dass Hitler auch die europäischen Juden beseitigen wolle, und übertrug ihm dabei gleich die Verantwortung für den wichtigsten Teil dieser Endlösung der europäischen Judenfrage: die Vernichtung der Juden im sogenannten Generalgouvernement und damit die Ermordung der großen Mehrheit des polnischen Judentums. Anders als beim Vorgehen gegen die russischen Juden sollten bei der Auslöschung des europäischen Judentums jedoch keine Erschießungskommandos zum Einsatz kommen. Man hielt eine effizientere Methode für erforderlich, eine, die weniger Aufmerksamkeit erregen und die Täter psychisch weniger belasten würde. Als organisatorische und technische Lösung für diese Probleme entstanden die Vernichtungslager, in denen man die Opfer relativ heimlich zu vergasen gedachte. Das geplante fließbandartige Verfahren würde nur wenig Personal erfordern, das größtenteils aus den Reihen der Gefangenen genommen werden könnte. Mit den Vorbereitungen für die Vergasungen wurde im Herbst 1941 an drei Orten begonnen: in Auschwitz-Birkenau, bei Katowice, Katowitz, in Schlesien, in Kelmno, Kulmhof, bei Lodz im Wartegau. Beides Orte, die in den eingegliederten Ostgebieten lagen, und in Belzec in Globocniks Lubliner Distrikt. Mit den Massenvergasungen fing man in Kelmno Anfang Dezember 1941 an, in Birkenau Mitte Februar 1942 und in Globocniks Lager in Belzec erst Mitte März 1942. Globocnik stand vor einer riesigen Aufgabe, zu deren Erfüllung ihm aber nicht im Entferntesten die erforderliche Anzahl von Leuten zur Verfügung gestellt wurde. Beim Aufbau und Betrieb des Vernichtungszentrums von Belzec konnte Globocnik zwar auf die Kenntnisse und Unterstützung von Fachleuten des deutschen Euthanasieprogramms zurückgreifen, aber dabei handelte es sich um insgesamt weniger als 100 Mann. Schon für ein einziges Vernichtungslager brauchte Globocnik weit mehr Personal, und er sollte in Sobibor und Treblinka noch zwei weitere bauen. Diese Lager waren jedoch nicht sein größtes Problem. Als viel drängender empfand er die Frage, woher er genügend Leute nehmen sollte, um die Ghettos zu räumen, das heißt die Opfer zusammenzutreiben und gewaltsam auf die Todeszüge zu verfrachten. Allein im Distrikt Lublin lebten beinahe 300.000 Juden. Im gesamten Generalgouvernement waren es 2 Millionen. Wo sollte man zu einem Zeitpunkt, als Deutschland im Entscheidungsjahr 1942 militärisch an einem kritischen Punkt angelangt war, die Männer für solch eine enorme logistische Aufgabe hernehmen? Außer dem Auftrag selbst hatte Himmler Globocnik praktisch nichts an die Hand gegeben, und so musste er improvisieren. Er war auf eigene Ressourcen und Einfälle angewiesen und musste zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgabe private Truppen aufstellen. Zur Koordinierung der Massenmordkampagne gegen das polnische Judentum, die nach der Ermordung Reinhard Heydrichs in der Tschechoslowakei im Juni 1942 den Namen Aktion Reinhard erhielt, richtete Globocnik unter der Leitung seines ebenfalls aus Österreich stammenden Stellvertreters Hermann Höfle einen Sonderstab ein. Zu den wichtigsten Mitgliedern dieses Stabes gehörten Christian Wirth und sein Adjutant Josef Oberhauser, die für die Vernichtungslager zuständig waren. Der Österreicher Helmut Pohl, der sich um die ankommenden Transporte kümmerte, Georg Michalsen, Kurt Klaassen und als weiterer Österreicher Ernst Lerch, die die Aktionen im Feld beaufsichtigten und häufig auch persönlich leiteten, sowie Georg Wippern, in dessen Verantwortungsbereich das Sammeln, Sortieren und Verwerten jener Wertgegenstände fiel, die den Juden in den Vernichtungslagern abgenommen oder in den geräumten Ghettos zusammengetragen wurden. Als SS- und Polizeiführer war Globocnik im Distrikt Lublin für die Koordinierung sämtlicher regionaler Aktionen von gemischten SS-Einheiten verantwortlich. Insofern stand ihm das gesamte, allerdings schon stark strapazierte SS- und Polizeinetz des Distrikts zur Verfügung, insbesondere die beiden Abteilungen der Sicherheitspolizei, Gestapo und Kripo auf der einen und die verschiedenen Einheiten der Ordnungspolizei auf der anderen Seite. Neben dem Hauptquartier in der Stadt Lublin hatte die Sicherheitspolizei noch 4 Dienststellen im Distrikt. In jeder befand sich eine für jüdische Angelegenheiten zuständige Gestapo-Abteilung. Die Anwesenheit der Ordnungspolizei war auf dreierlei Weise spürbar. Erstens hatten alle größeren Städte des Distrikts Lublin ein Schutzpolizeiamt, zu dessen Aufgaben die Beaufsichtigung der polnischen Gemeindepolizei gehörte. Zweitens gab es in vielen Orten auf dem Land kleine Gendarmerieverbände. Und drittens waren im Lubliner Distrikt 3 Ordnungspolizeibataillone stationiert. Aus den Reihen der Schutzpolizei- und Gendarmerieeinheiten sowie den beiden Abteilungen der Sicherheitspolizei kam eine kleine Anzahl von Polizisten, die die örtlichen Gegebenheiten kannten. Das größte einheitliche Polizeikräftereservoir, auf das Globocnik zurückgreifen konnte, bildeten jedoch die 3 insgesamt 1500 Mann starken Ordnungspolizeibataillone. Sie waren für ihn zweifellos unentbehrlich, auch wenn sie noch nicht seinen gesamten Bedarf deckten. So schöpfte Globocnik noch 2 andere Möglichkeiten aus. Die erste war der sogenannte Sonderdienst, der aus kleinen Verbänden von Volksdeutschen bestand, die im Gefolge der deutschen Eroberungen mobilisiert und nach ihrer Ausbildung im Sommer 1942 jeweils dem Chef der Zivilverwaltung in den einzelnen Kreisen des Distrikts zugeteilt worden waren. Das zweite und viel wichtigere Kräftereservoir bildeten die sogenannten Trawnikis. Da Globocnik seinen Bedarf an Einsatzkräften nicht vor Ort decken konnte, überzeugte er Himmler davon, nicht polnische Hilfswillige oder Hiwis aus den sowjetischen Grenzregionen zu rekrutieren. Innerhalb des Stabes der Aktion Reinhardt fiel die für diese Aufgabe entscheidende Rolle Karl Streibel zu. Er und seine Männer suchten die Kriegsgefangenenlager auf, überprüften ukrainische, lettische und litauische Gefangene auf ihre antikommunistische und dabei fast ausnahmslos auch antisemitische Gesinnung, boten ihnen die Möglichkeit, dem wahrscheinlichen Hungertod zu entgehen und versprachen ihnen, dass sie nicht im Kampf gegen die sowjetische Armee eingesetzt würden. Zur Ausbildung kamen diese Hilfswilligen ins SS-Lager bei Trawniki, wo sie schließlich unter der Leitung deutscher SS-Offiziere und volksdeutscher Unteroffiziere zu national homogenen Einheiten zusammengestellt wurden. Neben der Ordnungspolizei bildeten sie das zweite große Kräftereservoir, aus dem Globocniks Privatarmee für die Kampagne zur Räumung der Ghettos hervorgehen sollte. Die erste Welle von Morden an Lubliner Juden hielt von Mitte März 1942 bis Mitte April an. Von den 40.000 Bewohnern des Lubliner Ghettos kamen rund 36.000 entweder aufgrund der Deportationen in das Vernichtungslager von Belzec oder durch sofortige Erschießungen um, und 11.000 bis 12.000 weitere Juden wurden aus den nahegelegenen Orten Izbica, Piaski, Ubartow, Zamość und Krasnik nach Belzec gebracht. Im selben Zeitraum wurden außerdem rund 36.000 Juden aus dem östlich von Lublin gelegenen Nachbardistrikt Galizien nach Belzec deportiert. Von Mitte April bis Ende Mai wurde das Morden in Belzec vorübergehend dadurch unterbrochen, dass die Holzbaracke mit den bis dahin 3 Gaskammern abgerissen und an seiner Stelle ein großes Steingebäude mit 6 großen Gaskammern errichtet wurde. Als man in Belzec die Mordaktionen Ende Mai wieder aufnahm, wurden in erster Linie Juden aus dem westlich gelegenen Nachbardistrikt Krakau dorthin deportiert und weniger aus dem Distrikt Lublin selbst. Anfang Mai hatte jedoch auch Sobibor, Globocniks zweites Vernichtungslager im Distrikt, seine Arbeit aufgenommen. In den folgenden 6 Wochen gingen dort Transporte aus den Lubliner Kreisen Zamość, Pulowi, Krasnistaw und Kelm ein. Bis zum 18. Juni und damit kaum 3 Monate nach den ersten Deportationen aus dem Lubliner Ghetto hatte man bereits 100.000 Juden aus dem Distrikt Lublin sowie 65.000 aus Krakau und Galizien umgebracht. Die meisten davon waren in Belzec und Sobibor vergast worden. Die Deportationen in die Todeslager stellten nur einen Teil der umfangreichen sogenannten Um- oder Aussiedlung mitteleuropäischer Juden dar. Während man polnische Juden aus ihren Häusern verschleppte und in die Vernichtungslager deportierte, wurden gleichzeitig ganze Zugladungen voll Juden aus Deutschland, Österreich, dem Protektorat und dem Marionettenstaat Slowakei in den Distrikt Lublin verfrachtet. Einige dieser Transporte, wie zum Beispiel der, den Leutnant Fischmann am 14. Juni von Wien aus begleitete, gingen direkt nach Sobibor. Andere jedoch wurden in verschiedenen Ghettos entladen, wo die ausländischen Juden vorübergehend in die Wohnungen ihrer gerade erst ermordeten Vorgänger einzogen. Am 19. Juni kam es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Umsiedlung und des Massenmords in Belzec und Sobibor, weil aufgrund fehlender Transportkapazitäten im Generalgouvernement 20 Tage lang keine Judentransporte durchgeführt werden konnten. Ab 9. Juli gingen wieder 2 Todeszüge pro Woche von Krakau nach Belzec ab und am 22. Juli setzten die regelmäßigen Transporte von Warschau zum neu eröffneten Vernichtungslager bei Treblinka ein. Die Haupteisenbahnstrecke nach Sobibor musste jedoch repariert werden, sodass dieses Lager bis zum Herbst praktisch unzugänglich war. Im Distrikt Lublin selbst konnten die Deportationen in die Vernichtungslager daher Anfang Juli noch nicht wieder aufgenommen werden. Während dieser Zwangspause bei der Endlösung im Generalgouvernement traf das Reserve-Polizeibataillon 101 im Distrikt Lublin ein und erhielt am 20. Juni 1942 Anordnungen für eine Sonderaktion in Polen. Welcher Art diese Aktion sein würde, wurde im schriftlichen Befehl nicht genauer ausgeführt, aber die Männer wurden in dem Glauben gelassen, dass sie Wachdienst zu tun hätten. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie oder auch nur die Offiziere ahnten, welche Aufgabe ihnen wirklich bevorstand. Das Bataillon fuhr vom Bahnhof Sternschanze ab, demselben Ort, von dem aus einige der Bataillonsangehörigen im vorangegangenen Herbst Hamburger Juden nach Osten deportiert hatten. Am 25. Juni kam das Bataillon in der polnischen Stadt Zamość im südlichen Teil des Distrikts Lublin an. 5 Tage später verlegte man das Bataillonshauptquartier nach Bilgoraj und stationierte in aller Eile verschiedene Einheiten des Bataillons in den nahegelegenen Orten Frampol, Tarnogrod, Ulanow, Turobin und Wysokie sowie in dem weiter entfernten Zakrzow. Trotz der vorübergehenden Unterbrechung des Mordens sollte das neu eingetroffene Polizeibataillon nach Ansicht von SS und Polizeiführer Odilo Globocznik und seinem Aktionsstab in Bezug auf die Lubliner Juden aber nicht ganz untätig bleiben. Wenn sich die Ermordungen derzeit schon nicht fortsetzen ließen, dann sollten die Opfer wenigstens weiter in den Durchgangsghettos und Lagern zusammengefasst werden. Bei den meisten Angehörigen des Reserve-Polizeibataillons 101 hat die quälende Erinnerung an den anschließenden Einsatz in Josefow andere Vorgänge aus dem Gedächtnis verdrängt, die sich während der 4-wöchigen Stationierung südlich von Lublin ereigneten. Ein paar Polizisten erinnerten sich jedoch daran, an Umsiedlungsaktionen von Juden aus kleineren Orten in größere Ghettos und Lager beteiligt gewesen zu sein. In manchen Fällen wurden dabei ausschließlich sogenannte Arbeitsjuden gefangen genommen, auf Lastwagen verladen und in Lager rund um Lublin gebracht. Andere Male trieb man die gesamte ortsansässige jüdische Bevölkerung zusammen und verschleppte sie per Lastwagen oder zu Fuß. Gelegentlich wurden anschließend die Juden aus den umliegenden Dörfern geholt und in die gerade geräumten Orte umgesiedelt. Zu Massenexekutionen kam es bei keiner dieser Aktionen, doch wurden Juden, die man aus Alters- oder Krankheitsgründen für transportunfähig hielt, in zumindest einigen Fällen sofort erschossen. Keiner der Polizisten konnte sich genau an die Orte erinnern, aus denen sie Juden deportiert bzw. in die sie Juden umgesiedelt hatten. Die Namen Ispica und Piaski sagten den Vernommenen nichts mehr, dabei waren dies die Hauptdurchgangsghettos südlich von Lublin gewesen. Offenbar verlor Globocnik bei diesem Verfahren dann aber doch die Geduld und beschloss, es von Neuem mit Mordaktionen zu versuchen. Da Deportationen in die Vernichtungslager zu dem Zeitpunkt ausschieden, blieb nur die Möglichkeit der Massenexekution durch Erschießungskommandos. Und diese Aufgabe wurde nun dem Reservepolizeibataillon 101 übertragen.